Die Comanchen machten einen verzweifelten Ausfallversuch, verloren viele ihrer Krieger und kehrten geschlagen wieder zurück. Es gab wohl für sie keine andere Möglichkeit, als Winnetou um Frieden zu bitten. Gegen die vielfache Übermacht der Apachen konnten sie nichts ausrichten. So, wie die Verhältnisse liegen, ist Winnetou allein für 100 Krieger zu rechnen. Was ihr nicht sagt. Ja, das glaubt ihr nicht? Was meint ihr, was dieser junge Apache mit seinem weißen Freund Old Shatterhand alles ausgeführt hat? Habe ich euch schon davon erzählt? Ja, nein. Wer ist dieser Old Shatterhand? Nehmt mir's nicht übel. Ein anderer Kopf als ihr. Schlägt alle Feinde mit der Faust zu Boden. Schießt mit dem Teufel um die Wette. Und ist ein Schlaumeier, an den keiner herankommt. Uff, Old Death hier. Das habe ich nicht gewusst. Lasst eure Messer stecken. Hier ist Winnetou. Winnetou? Natürlich, nur ihr konntet es fertigbringen, euch unbemerkt hinter Old Death zu schleichen. Ein Meisterwerk! Ihr werdet dem Häuptling der Apachen noch sagen, wie es kommt, dass er euch bei seinen Feinden, den Comanchen, findet. Ich weiß, dass ihr nicht auf ihrer Seite steht. Sie werden alle vernichtet werden. Mein roter Bruder möge bedenken... Es gibt nichts zu bedenken. Winnetou darf keine Gnade üben. Sie würde von seinen Feinden nur zu neuen Schandtaten ausgenützt und seine eigenen Krieger würden ihn mit Recht aus ihrer Mitte jagen. Die Comanchen in diesem Tal müssen sterben, als warnendes Beispiel für alle. Ja, das ist grauenhaft, aber ich kann es nicht ändern. Der große Häuptling der Apachen möge sagen, wie lange er mir Zeit gibt, um dem springenden Hirsch sein Kalumet und seinen Medizinbeutel zurückzugeben, wie ich es versprach. Du wirst sie ihm gleich jetzt geben und dann zu uns kommen. Ihr werdet als Freunde bei uns aufgenommen werden. Wartet, wenn Winnetou fort ist, nur noch 10 Minuten. Dann brecht auf. Ihr werdet die Sperre am Ausgang des Tales offen finden und Winnetou wird euch dort empfangen. Fort ist er. Völlig geräuschlos. Was sagt ihr nun? Ein außergewöhnlicher Mensch. Ja, da habt ihr recht. Wäre er ein Weißer. Ja, schade. Er ist nur eine Rothaut. Tja, warten wir noch 10 Minuten. Nach Ablauf dieser Frist saßen wir auf und ritten mit schussbereiten Waffen zum Lagerfeuer der Comanchen, wo gerade eine Beratung abgehalten wurde. Was wollt ihr hier? Weshalb kommt ihr zu Pferd? Um den tapferen und klugen Kriegern der Comanchen eine Ehre zu erweisen. Die Beratung ist noch nicht zu Ende. Aber steigt ab. Ihr seid unsere Feinde. Und wir dürfen nicht zugeben, dass ihr zu Pferde seid. Springender Hirsch, hier sind deine Heiligtümer zurück. Uff! Und nun, vorwärts, Jungs! Mit einem weiten Bogen war Old Death über das Feuer weggesetzt und hatte drüben eine Bresche in die Reihen der Comanchen gerissen. Hector, der Neger, war der Erste hinter ihm. Wir anderen drei folgten augenblicklich. In rasendem Galopp ging es das Tal entlang, bis an den Platz, wo uns Winnetou mit seinen Kriegern erwartete. Wir wurden an das Lagerfeuer geführt, an dem schon eine saftige Büffellende für uns bereitgehalten wurde. Jetzt erst sah mich Winnetou mit einem fragenden Blick an, den ich sofort verstand. Er wollte wissen, ob er mich auch jetzt noch verleugnen sollte. Deshalb streckte ich ihm beide Hände entgegen und begrüßte ihn herzlich. Old Death fiel vor Staunen das Messer aus der Hand. Ja, was ist denn das? Ihr kennt euch schon? Es ist mein weißer Bruder Old Shatterhand. Wusste das Old Death denn nicht? Old Shatterhand? Na, da habt ihr mich ja schön hinters Licht geführt. Ja, ich wusste zwar schon lange, dass dieser junge Leisetreter nicht das Greenhorn war, wofür er gern gehalten werden wollte. Aber nun gleich Old Shatterhand? Ja, nichts für ungut, mein verehrter Lehrer. Tja! Ja, ihr hattet doch einen strebsamen Schüler in mir, oder nicht? Ja. Jedenfalls habt ihr reichlich dämliche Fragen gestellt, die ich dämlicherweise sogar beantwortet habe. Aber Spaß muss sein, sagte der Storch zum Frosch und schluckte ihn runter. Wie weit ist mein Bruder Charlie mit seiner Aufgabe? Leider sind mir die beiden Männer, die ich suchte und auch schon gefunden hatte, wieder entwischt. Sie wollten nach Chihuahua. Ich muss ihnen schnellstens nach. Ihr sollt die besten Pferde haben. Wir werden die Weißen finden. Sobald Winnetou die Comanchen bestraft hat, ist er frei und kann mit seinem Bruder Charlie gehen, wenn der es will. Mein Winnetou, gern nehme ich dein Angebot an. Doch wirst du mir verzeihen, wenn auch ich jetzt in letzter Minute noch einmal versuche, dich gegen die Comanchen milder zu stimmen. Ich kann nicht glauben, dass der edle Häuptling aller Apachen sich durch einen solchen Massenmord an seinen Feinden rächen will, ohne ihnen eine Chance zu geben. Diese Worte ehren meinen Bruder, wie sie mich beschämen müssten, wenn ich nicht schon alles getan hätte, was in meinen Kräften stand, den Comanchen ihre Vernichtung zu ersparen. Noch ein letztes kann ich versuchen, denn auch mir ist der Gedanke verhasst, das Zeichen zur Vernichtung so vieler Menschen geben zu sollen. Ich selbst werde mich ihnen zeigen und zu ihnen reden. Meine Brüder mögen mich bis an die Sperre begleiten. Wenn auch meine Worte nicht gehört werden, darf mir der große Geist nicht zürnen, dass ich seinen Befehl ausführe. Aber auch dieser letzte Versuch schlug fehl. Das Verderben nahm seinen Gang.